Der Club der Cordeliers. Die Gesellschaft der Freunde der Menschen- und Bürgerrechte. Erklärt, 1789 waren wir Sklaven, 1790 hielten wir uns für frei und Ende Juni 1791 sind wir es. Gesetzgeber, Ludwig hat sich des Königtums entäußert. Wir beschwören euch im Namen des Vaterlandes zu erklären, dass Frankreich aufgehört hat, Monarchie zu sein und eine Republik ist. Bis dahin wird es noch ein langer Weg sein. Bis zu den Septembermorden im Jahre 92. Die Männer, die den Staat mit der Verfassung des Jahres 91 regieren wollen, brauchen den König für ihre konstitutionelle Monarchie. Und Ludwig spielt auch dieses Spiel wieder mit. Ein wahres Ränkespiel, das dem Volk nicht das erstrebte Ziel aller revolutionären Anstrengungen gewesen sein kann. Andererseits möchten natürlich jene Männer, für die das Ziel der Umwälzung erreicht ist, weil gerade so viel Revolution, wie sie für ihre Herrschaft gut brauchen können, stattgefunden hat, und nach der ganzen Arbeit sich erst einmal Verfassung und König als geeignetes Instrument auf den Leib zu schneidern, ist verständlich, dass sie nun auch das Erreichte genießen wollen. Zwei Bewegungen treiben sich beschleunigend aufeinander und wo sie sich treffen, auf die Geschichte der Septembertage zu. Krieg und Brot. Immer mehr Krieg, immer weniger Brot. Kriegerisch und frech spielt sich der Royalismus auf. Die europäischen Mächte würden am liebsten nach Polen sich auch nach Frankreich teilen. Die Emigranten warten nur darauf, dass etwas passiert. Und im Lande wird in den aristokratischen Zirkeln konspiriert oder auch offen Händel gesucht. Es wird ein beliebter Sport bei den royalistischen Cliquen von ökonomisch unabhängigen Vertretern des Standes, die sich vor allem gern duellieren und deren Können im Umgang mit dem Degen besteht, sich mit Leuten, die ihnen nicht passen, anzulegen, sie herauszufordern und im Duell abzustechen. Frech findet das Volk, die ärmeren Schichten, wie mit dem lebensnotwendigen Brot ein übles Spiel des Wuchers getrieben wird. Diese Leute, die sich die Sans-Culotten nennen, wollen gar nicht begreifen, was Inflation zu bedeuten hat oder wie auf dem freien Markt sich die Preise regeln. Die wollen genau genommen unveränderbar den immer gleichen Lohn für die Arbeit und den immer gleichen Preis für ihr Brot. Spekulationen mit Gütern, die der Mensch braucht wie Brot, die nicht eine Frage des Mögens, sondern des Müssens sind, der also, der sie hat, mit dem, der sie nur von ihm bekommt, machen kann, was er will. Güter dieser Art durch Aufkauf, Hortung, gesteuerten Mangel zur Spekulation zu benutzen, wird von diesen Sans-Culotten und dem armen Volk nicht nur als unmoralisch empfunden, sondern als todeswürdiges Verbrechen. Blutsauger werden sie genannt. Nicht im übertragenen Sinn, sondern weil sie, indem sie den Menschen ihre Nahrung übers Geld entziehen, ihnen aus den Adern den Saft absaugen. Die neue Aristokratie war schneller da, als man die alte hätte abschaffen können. Je mehr sie von den einen ausgenommen wurden, wurden sie von den anderen in ihrer Misere verhöhnt. Der Paukenschlag von Varennes hatte alle Koalitionen und Allianzen einmal kraftvoll durchgeschüttelt und neue Konstellationen erkennen lassen, die noch Zeit brauchten. 5 Tage im Juli, 14. Hölderlin, Schelling und Hegel pflanzen zur Feier des 2. Jahrestages der Übergabe der Bastille in Tübingen einen Freiheitsbaum. 15. Die Untersuchungskommission der Nationalversammlung ist zu dem Ergebnis gekommen, Bouillet sei zusammen mit seinen Helfershelfern der Hauptschuldige bei der Entführung des Königs. Der König nur Opfer. 16. Bei den Jakobinern setzen sich Brissot und Robespierre, die eine Absetzung und Verurteilung des Königs fordern, klar gegen die alte Führung Barnave und Lamette ab. Und diese verlassen die Gesellschaft und gründen den recht exklusiven Club der Feuillants. Hier sitzen die Köpfe der konstitutionellen Monarchie beisammen. 17. Der Club der Cordeliers, Marat d'Antran voran, ruft zu einer Unterschriftensammlung auf, um gegen die Unschuldserklärung für den König zu protestieren. Die Petition wird auf dem sogenannten Altar des Vaterlandes zur Unterzeichnung ausgelegt. Dieser Altar ist eine auf 4 Grundmauern sich über 30 Meter erhebende Kolossalkonstruktion wie eine verschachtelte Stufenpyramide.